Kapitel 20. Kurz darauf wurde ich dem Friedensrichter, einem alten Mann von ruhigem und gütigen Wesen, gegenübergestellt. Er sah mich jedoch mit einer gewissen Strenge an und fragte dann, sich zu meinen Begleitern wendend, wer in diesem Falle als Zeuge aufzutreten wünschte. Ungefähr ein halbes Dutzend Männer traten nach vorn. Und nachdem einer von dem Friedensrichter befragt wurde, sagte er aus, dass er die vergangene Nacht mit seinem Sohn und Schwager Daniel Nugent zum Fischen draußen war, als sie etwa um 10 Uhr das Aufkommen eines starken Nordwindes bemerkten und daher zum Hafen umkehrten. Da der Mond noch nicht aufgegangen war, herrschte tiefes Dunkel. Sie landeten nicht am Hafen, sondern wie gewöhnlich in einer ungefähr 2 Meilen abwärts gelegenen Bucht. Er ging als erster mit dem Angelgerät an Land. Seine Gefährten folgten ihm in einiger Entfernung. Als er durch den Sand schritt, stieß er mit dem Fuß gegen etwas und schlug der Länge nach hin. Seine Gefährten eilten ihm zu Hilfe. Beim Licht ihrer Laterne entdeckten sie, dass er über den Körper eines allem Anschein nach toten Mannes gefallen war. Als erstes vermuteten sie, dass es die Leiche eines Ertrunkenen war, die die Wellen an die Küste gespült hatten. Aber bei näherem Zusehen bemerkten sie, dass seine Kleider nicht nass waren, ja, dass der Körper noch nicht einmal kalt war. Sie trugen ihn sofort zu der nahe beigelegenen Hütte einer alten Frau und versuchten vergeblich, ihn wieder ins Leben zurückzurufen. Er schien ein hübscher junger Mann zu sein, etwa 25 Jahre alt. Augenscheinlich war er erwürgt worden, denn außer den schwarzen Malen an seinem Halse fanden sich keine Spuren von Gewalttätigkeit. Den ersten Teil der Aussage hatte ich ohne das geringste Interesse verfolgt. Aber als die Würgemale erwähnt wurden, musste ich an den Tod meines Bruders denken und geriet in eine außerordentliche Erregung. Meine Glieder fingen an zu zittern, wie ein Nebel legte es sich mir vor die Augen, so dass ich mich haltsuchend an einen Stuhl lehnen musste. Der Friedensrichter beobachtete mich scharfen Blickes und zog selbstverständlich einen ungünstigen Schluss aus meinem Betragen. Der Sohn bestätigte den Bericht des Vaters. Aber als Daniel Nugent vorgerufen wurde, schwor er positiv, dass er, kurz bevor sein Gefährte hinfiel, ein Boot mit nur einem Mann ganz in der Nähe der Küste gesehen hatte, und soweit er das bei dem Glanz der wenigen Sterne beurteilen konnte, war es das gleiche Boot, mit dem ich soeben gelandet war. Eine Frau sagte aus, dass sie nahe dem Strande wohnte und vor ihrer Türe stand, um auf die Rückkehr der Fischer zu warten. Etwa eine Stunde, ehe sie von der Entdeckung des Körpers hörte, hatte sie ein Boot gesehen, in dem nur ein Mann saß und welches sich von dem Teil des Strandes entfernte, wo später die Leiche gefunden wurde. Eine andere Frau bestätigte den Bericht der Fischer, dass sie den Körper zu ihrem Hause gebracht hatten, der noch nicht kalt war. Sie legten ihn in ein Bett und rieben ihn. Daniel lief nach einem Apotheker in die Stadt, aber das Leben war endgültig geflohen. Einige andere Männer wurden bezüglich meines Landens befragt. Sie stimmten überein, dass es bei dem starken Nordwind, der sich während der Nacht erhoben hatte, sehr wahrscheinlich war, dass ich viele Stunden umhergetrieben worden war und gezwungen, fast zu der gleichen Stelle, von der ich ausgefahren war, zurückzukehren. Sie bemerkten außerdem, dass ich allem Anschein nach den Körper von einer anderen Stelle hergebracht, und da ich die Küste nicht zu kennen schien, hätte ich wahrscheinlich später auf den Hafen zugesteuert, ohne zu ahnen, dass ich mich in der unmittelbaren Nähe des Ortes befand, wo ich den Leichnam niedergelegt hatte. Mr. Kirwin befahl, nachdem er dies Zeugnis gehört hatte, dass ich in den Raum, wo der Körper aufgebahrt lag, geführt würde, damit man die Wirkung dieses Anblicks auf mich beobachten konnte. Dieser Gedanke war ihm wahrscheinlich durch die außerordentliche Erregung gekommen, die ich gezeigt hatte, als die Art des Mordes beschrieben wurde. Somit wurde ich von dem Friedensrichter und verschiedenen anderen Personen zu dem Gasthaus geführt. Naturgemäß war ich bestürzt über dies sonderbare Zusammentreffen jener ereignisreichen Nacht. Aber in der Gewissheit, zu der Zeit, wo der Körper gefunden wurde, mit verschiedenen Leuten auf der Insel, welche ich bewohnte, gesprochen zu haben, war ich im Hinblick auf die möglichen Folgen dieser Angelegenheit ganz ruhig. Ich betrat den Raum, wo die Leiche lag, und wurde zum Sarge geführt. Wie soll ich meine Gefühle bei seinem Anblick beschreiben? Noch jetzt bin ich von Entsetzen erstarrt. Und ich kann an jenen schrecklichen Augenblick nur mit Schauder und bitterer Qual denken, die doch nur ein schwacher Nachklang der Seelenpein sind, die ich bei diesem Wiedererkennen empfand. Das Verhör, die Gegenwart des Friedensrichters und der Zeugen waren wie ein Traum aus meinem Bewusstsein gelöscht, als ich die leblose Hülle Heinrich Clervals vor mir ausgestreckt liegen sah. Ich rang nach Luft, und indem ich mich auf ihn warf, rief ich: »Haben auch dich, geliebter Heinrich, meine mörderischen Maschinationen des Lebens beraubt. Zwei habe ich schon vernichtet, andere Opfer warten auf ihr Schicksal, aber du, Clerval, mein Freund, mein Wohltäter!« Mein armer Körper vermochte diese unsagbaren Leiden nicht länger zu ertragen. Ich wurde unter heftigen Zuckungen aus dem Raum getragen. Daraufhin verfiel ich in ein heftiges Fieber. 2 Monate lang lag ich auf den Tod. Wie ich nachher erfuhr, hielt ich in meinem Fieberwahn die grässlichsten und wüstesten Reden. Ich nannte mich den Mörder Wilhelms, Justinens und Clervals. Manchmal flehte ich meine Wärter an, mir bei der Vernichtung des Dämons, der mich so quälte, beizustehen. Dann wieder fühlte ich, wie die Krallen des Ungeheuers sich um meinen Hals legten, und ich schrie laut auf vor Pein und Grauen. Zum Glück verstand mich nur Mr. Kirwin, da ich in meiner Muttersprache redete, aber mein Betragen und bittere Notschreie genügten schon, um die anderen Anwesenden zu erschrecken. Warum starb ich denn nicht? Ich war elender als je ein Mensch zuvor. Warum versank ich nicht in Vergessenheit und ewigen Schlaf? Manch blühendes Kind, der liebenden Eltern einzige Hoffnung, entreißt der Tod ihnen. Wie viele Bräute, wie viele in der Blüte der Jugend stehende Liebende sind nicht heute noch lebensvoll und hoffnungsgeschwellt und morgen bereits eine Beute der Würmer und des Verfalls im dumpfen Grabe? Aus welchem Stoffe war ich denn geformt, dass ich so viele Schrecken überstand, die mich wieder und immer wieder folterten? Ach, ich war zum Leben verdammt. Und nach 2 Monaten fand ich mich auf einem Bette ausgestreckt, von Gefängniswärtern, Schließern, Riegeln, von allem, was zu einem Kerker gehört, umgeben. Ich erinnere mich noch, dass es morgen war, als ich so wieder zum Bewusstsein erwachte. Ich konnte mich nicht mehr auf die Einzelheiten des Geschehens besinnen. Mir war nur so, als habe mich ein großes Unglück plötzlich überwältigt. Aber als ich mich umsah und die vergitterten Fenster und den engen Raum, in dem ich mich befand, wahrnahm, kam mir blitzartig die Erinnerung zurück und ich stöhnte laut. Dieser Laut störte eine alte Frau auf, die in einem Stuhl an meinem Bett schlief. Sie war eine gedungene Pflegerin, die Frau eines der Schließer, und ihre Miene verriet alle jenen schlechten Eigenschaften, die so oft für ihre Klasse bezeichnend sind. Harte und scharfe Züge wie die von Leuten, welche gewohnt sind, Szenen des Leidens und Elends mitleidslos mit anzusehen, durchfurchten ihr Gesicht. Der Ton ihrer Stimme drückte eine völlige Gleichgültigkeit aus. Sie redete mich auf Englisch an, und mir war es, als hätte ich ihre Stimme während meiner Leidenszeit gehört. »Geht es Ihnen jetzt besser, Herr?« fragte sie. Mit schwacher Stimme antwortete ich in derselben Sprache: »Ich glaube ja. Aber wenn alles wahr ist, wenn ich wirklich nicht geträumt habe, dann wollte ich, ich wäre nicht mehr am Leben und von Jammer und Schrecken erlöst.« »Was das anbetrifft«, sagte die alte Frau, »wenn ihr den vornehmen Herrn meint, den ihr ermordet habt, dann habt ihr schon recht, es wäre besser für euch, tot zu sein. Denn ich kann mir denken, dass es euch den Kragen kosten wird. Wenn die nächste Gerichtssitzung stattfindet, werdet ihr aufgehängt werden. Aber das ist schließlich nicht meine Sache. Ich bin hergeschickt, euch zu pflegen und wieder zurechtzukriegen, und ich tue mit gutem Gewissen meine Pflicht, und es wäre gut, wenn jeder das so machte.« Voll Widerwillen kehrte ich der Frau den Rücken zu, die zu jemandem, der gerade eben aus den Fängen des Todes gerettet war, solche herzlosen Worte sagte. Aber ich war äußerst schwach und gar nicht in der Lage, über alles, was sich zugetragen hatte, nachzudenken. Mein Leben in seinem ganzen Ablauf kam mir wie ein Traum vor. Manchmal zweifelte ich daran, ob wirklich alles wahr war, denn das Geschehene stand überhaupt nicht wie eine Wirklichkeit vor meinem inneren Auge. Wie die Bilder, die vor mir gaukelten und schwebten, deutlicher wurden, begann ich zu fiebern. Ein Dunkel überfiel mich von allen Seiten. Niemand war bei mir, um mich mit der Liebe sanfter Stimme zu trösten, keine teure Hand stützte mich. Der Arzt kam und verschrieb Arzneien, und die alte Frau bereitete sie für mich. Aber erstere bezeugte eine völlige Gleichgültigkeit, und letztere trug in ihrem Gesicht nur zu deutlich den Ausdruck von Brutalität. Wer konnte schon Interesse am Schicksal eines Mörders haben als der Henker, der auf seinen Lohn und seine Beute wartete? Das war meine erste Erwägung, doch ich erfuhr bald, dass Mr. Kirwin die größte Güte bezeigt hatte. Auf seine Veranlassung war der beste Raum im Gefängnis für mich hergerichtet worden, wobei der beste noch jämmerlich genug war. und er hatte für einen Arzt und eine Pflegerin gesorgt. Allerdings suchte er mich selten auf, denn obschon er zutiefst wünschte, die Leiden einer jeden menschlichen Kreatur zu erleichtern, wollte er doch nicht dem Todeskampf und den grässlichen Fieberrasereien eines Mörders beiwohnen. So kam er nur gelegentlich, um sich zu überzeugen, dass ich nicht vernachlässigt wurde, aber seine Besuche waren kurz und selten. Eines Tages, als ich mich schon allmählich zu erholen begann, saß ich mit halbgeschlossenen Augen und totenbleichen Wangen auf einem Stuhl. Kummer und Trübsinn übermannten mich, und mehr als einmal dachte ich, dass es doch besser wäre, den Tod zu suchen, als so elend eingepfercht, nur auf den Augenblick zu warten, wo ich eine Welt der Bosheit ausgeliefert werden sollte. Ich erwog einmal sogar, ob ich mich nicht für schuldig erklären und die Strafe des Gesetzes über mich ergehen lassen sollte, der ich weniger unschuldig als die arme Justine war. Das waren meine Gedanken, als ich die Tür öffnete und Mr. Kirwin hereinkam. Er sah mich teilnahmsvoll und mitfühlend an, setzte sich auf einen Stuhl nahe an mein Lager und redete mich auf Französisch an. »Ich fürchte, dass dieser Ort Ihnen widerwärtig ist. Kann ich irgendetwas zu Ihrer Bequemlichkeit tun?« »Ich danke Ihnen. Es stört mich dies alles nicht. Es gibt auf der ganzen Erde doch keinen Trost für mich. Ich weiß, das Mitgefühl eines Fremden gibt jemandem, der wie Sie unter solch einem seltsamen Geschick leidet, nur wenig Linderung. Ich hoffe aber, dass Sie bald diese armselige Zelle verlassen werden, denn es wird Ihnen sicher nicht schwer sein, den Beweis für Ihre Unschuld an dem Verbrechen zu erbringen. Das ist meine kleinste Sorge. Durch eine Anhäufung der sonderbarsten Ereignisse bin ich zum unglücklichsten aller Sterblichen geworden. Ich war und bin verfolgt und gemartert. Kann daher der Tod mich schrecken? Ja, wirklich, ich kann mir kaum etwas Unheilvolleres und Quälenderes ausdenken als die seltsamen Zufälle, die sich jüngst zutrugen. Sie wurden durch einen merkwürdigen Zufall an diese sonst für ihre Gastfreundlichkeit berühmte Küste geworfen und des Mordes angeklagt. Das Erste, was sie erblickten, war die Leiche ihres Freundes, der auf so unerklärliche Weise ermordet wurde und der anscheinend von irgendeinem Feind in ihren Weg gelegt war. Als Mr. Kirwin so zu mir sprach, war ich trotz aller Erregung bei dem Heraufbeschwören meiner Gefühle erheblich erstaunt über alles, was er anscheinend über mich wusste. Er muß mir mein Erstaunen wohl angesehen haben, denn er beeilte sich zu sagen, »Erst ein oder zwei Tage, nachdem Sie krank wurden, kam ich auf den Gedanken, Ihre Kleider zu durchsuchen, um vielleicht eine Spur zu entdecken, damit ich Ihre Familie von Ihrem Missgeschick und Ihrer Krankheit benachrichtigen konnte. Ich fand verschiedene Briefe und unter anderem einen, der dem Inhalt nach von Ihrem Vater war. Daraufhin schrieb ich sofort nach Genf. Fast 2 Monate sind seit dem Absenden meines Briefes vergangen. Aber Sie sind krank, sogar jetzt zittern Sie. Jede Gemütsbewegung ist Ihnen zu viel. Diese Ungewissheit ist 1000-mal schlimmer als das schrecklichste Ereignis. Sagt mir, welch neue Ernte der Tod gehalten, wessen Ermordung ich nun zu beklagen habe.« »Ihre Familie ist ganz wohl auf«, sagte Mr. Kirwin sanft, »und es ist jemand, ein Freund gekommen, um Sie zu besuchen.« Ich weiß nicht, durch welche Gedankenverbindung ich auf die Idee kam, aber sofort durchfuhr es mich, dass der Mörder selbst gekommen war, mich in meinem Elend zu verhöhnen und mich mit dem Tode Clervals zur Erfüllung seiner teuflischen Wünsche anzuspornen. Ich legte mir die Hand vor die Augen und rief voller Seelenqual, »Oh, führt ihn weg! Ich kann ihn nicht sehen! Lasst ihn um Gottes Willen nicht herein!« Mr. Kirwin sah mich mit verstörter Miene und missbilligend an. Er musste meinen Ausruf als Voraussetzung für meine Schuld ansehen und sagte mit ziemlich strengem Ton, »Ich hatte eigentlich gedacht, junger Mann, dass die Gegenwart Ihres Vaters Ihnen willkommen wäre, anstatt solch lebhaften Widerwillens zu erwecken.« »Mein Vater«, rief ich, während mein Gesicht sich verklärte, »ist wirklich mein Vater gekommen? Wie gut er ist, wie herzensgut! Aber wo ist er? Warum kommt er nicht zu mir?« Dieser plötzliche Wandel überraschte den Friedensrichter angenehm. Vielleicht dachte er, dass dieser Ausruf ein momentaner Rückfall gewesen war. Gleich zeigte er wieder das alte Wohlwollen. Er stand auf und verließ mit der Pflegerin den Raum. Einen Augenblick später trat mein Vater herein. Nichts hätte mir in diesem Augenblick größere Freude bereiten können als die Anwesenheit meines Vaters. Ich streckte ihm die Hand entgegen und rief bewegt, »Bist du also gesund? Und Elisabeth? Und Ernst auch?« Mein Vater beruhigte mich mit Versicherungen über ihr Wohlbefinden. Er verweilte lange bei diesen Dingen, die mir so am Herzen lagen, um mich aus meiner Verzagtheit wieder aufzurichten. Aber er bemerkte bald, dass ein Gefängnis nicht die Wohnstätte des Frohsinns ist. »An welchem Ort befindest du dich, mein Sohn?« sagte er und betrachtete traurig die vergitterten Fenster und den erbärmlichen Raum. »Du zogest aus, dein Glück zu finden, aber ein böses Schicksal scheint dich zu verfolgen, und der arme Clerval...« Die Erwähnung meines unglücklichen und ermordeten Freundes war zu viel für meine geschwächten Nerven. Ich vergoss heiße Tränen. »Ach, ja, mein Vater«, entgegnete ich, »ein grässliches Schicksal schwebt über mir, und ich bin dazu verurteilt, es zu seinem bitteren Ende durchzuleben, denn sonst wäre ich bestimmt am Sarge Heinrichs gestorben.« Wir durften nicht allzu lange miteinander sprechen, denn mein gefährlicher Gesundheitszustand gebot jede Vorsicht. Mr. Kirwin kam herein und bestand darauf, dass ich nicht zu sehr überanstrengt würde. Die Anwesenheit meines Vaters wirkte wie die eines Engels auf mich. Allmählich erholte ich mich wieder. Mit dem Schwinden der Krankheit verfiel ich in eine düstere, trübe Melancholie, die nichts vertreiben konnte. Ständig schwebten mir Clervals Züge vor den Augen, ich sah ihn schrecklich gemordet. Mehr als einmal ließ meine Gemütserregung, welche auf diese Vorstellung folgte, meine Freunde einen ernsten Rückfall befürchten. Ach, warum schützen und hüteten sie ein so qualvolles und gehasstes Leben? Gewiss nur, weil ich mein Schicksal erfüllen sollte, das nun wohl dem Ende zugeht. Bald, sehr bald wird der Tod mein Herz stillstehen lassen. Er wird mich von der Seelenlast befreien, die mich in den Staub niedergebeugt. Ich werde den Schiedsspruch der Gerechtigkeit erfüllen und zur Ruhe sinken. Damals war mir der Tod noch fern, obgleich der Wunsch zu sterben in mir lebendig war. Oft saß ich stundenlang reglos und stumm da und hoffte auf irgendeine gewaltige Katastrophe, die mich und meinen Vernichter unter den Trümmern meiner zusammengebrochenen Welt begraben würde. Der Termin der Schwurgerichtssitzungen kam heran. Ich war schon 3 Monate im Gefängnis. Obwohl ich noch immer sehr schwach war und der Gefahr eines Rückfalles ausgesetzt, musste ich fast 100 Meilen zu der Landstadt reisen, wo der Gerichtshof abgehalten wurde. Mr. Kirwin übernahm es, die Entlastungszeugen zu stellen und meine Verteidigung gewissenhaft zu bearbeiten. So wurde mir die Schande erspart, öffentlich als Verbrecher vorzutreten, da der Fall nicht einmal vor dem Gericht, das über Leben und Tod entscheidet, zur Verhandlung kam. Die Jury verwarf sofort die Anklageschrift, da ich zu der Stunde, als die Leiche meines Freundes gefunden wurde, mich erwiesenermaßen auf den Orkney-Inseln befand. Gleich darauf wurde ich endgültig aus der Haft entlassen. Mein Vater war überglücklich, dass ich von den Unannehmlichkeiten einer Anklage befreit war, wieder die frische Luft atmen und in meine Heimat zurückkehren durfte. Ich konnte diese Gefühle nicht teilen. Für mich waren die Mauern eines Kerkers oder eines Palastes gleich hassenswert. Der Kelch des Lebens war immer da vergiftet. Obwohl die Sonne auf mich schien, ebenso wie auf die Menschen frohen und glücklichen Herzens, sah ich um mich nichts als ein undurchdringliches und beängstigendes Dunkel, woraus 2 Augen glimmend auf mich starrten. Manchmal waren es die ausdrucksvollen Augen Heinrichs, der im Tode da niederlag. Sie waren halb geschlossen unter den langen, dunklen Wimpern. Manchmal waren es dagegen die wässerigen, verschwommenen Augen des Unholds, wie ich sie zuerst in meinem Zimmer in Ingolstadt gesehen hatte. Mein Vater versuchte, meine Anteilnahme wiederzuwecken. Er sprach von Genf, das ich bald wiedersehen sollte, von Elisabeth und Ernst. Aber seine Worte entlockten mir nur tiefe Seufzer. Oft hegte ich wieder das Verlangen, glücklich zu werden, und dachte voll melancholischer Freude an meine geliebte Cousine. Oder es ergriff mich ein verzehrendes Heimweh nach dem blauen See und dem schnellen Rhonstrom, der mir in der Kindheit so vertraut gewesen. Aber meistens war ich wie erstarrt, und das Gefängnis war mir ein ebenso willkommener Aufenthalt wie die herrlichste Landschaft. Diese Anwandlungen wurden nur von krampfartiger Angst und abgrundtiefer Verzweiflung unterbrochen. Oft trachtete ich, dem überdrüssigen Leben ein Ende zu machen, und es bedurfte der äußersten Wachsamkeit und Vorsicht meiner Gefährten, um mich an einem schrecklichen Gewaltakt zu hindern. Ich erinnere mich, wie ich beim Verlassen des Gefängnisses einige Leute sagen hörte, »Er mag an dem Morde unschuldig sein, aber er hat auf alle Fälle ein schlechtes Gewissen.« Diese Worte machten mich betroffen. Zweifelsohne hatte ich ein schlechtes Gewissen. Wilhelm, Justine und Clerval waren durch meine infernalen Unternehmungen gestorben. »Und wessen Tod soll diese Tragödie beschließen?« rief ich. »Ach, Vater, bleib nicht in diesem fluchbeladenen Lande. Nimm mich irgendwo hin, wo ich mich, mein Dasein, wo ich die ganze Welt vergessen kann.« Mein Vater stimmte diesem Wunsch gleich zu. Wir nahmen Abschied von Mr. Kirwin und eilten nach Dublin. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als das Postschiff bei gutem Winde von Irland absegelte und wir die Insel, die für mich der Ort so vieler Schrecken gewesen war, für immer verließen. Es war Mitternacht. Mein Vater schlief in der Kabine. Ich lag auf Deck, blickte zu den Sternen hinauf und lauschte dem Anschlagen der Wellen. Mir war die Dunkelheit, die Irland vor meinen Blicken verbarg, lieb. Mein Puls schlug fieberhaft erregt bei dem Gedanken, dass ich bald in Genf sein würde. Die Vergangenheit lag wie ein grässlicher Wahntraum hinter mir. Doch zeigten mir das Schiff, auf dem ich war, der Wind, der von der verhassten irischen Küste wehte, nur zu schmerzlich, dass mich keine Täuschung narrte. Clerval, mein liebster Freund, der Gefährte meiner glücklichen Jugend, war mir und dem von mir geschaffenen Ungeheuer zum Opfer gefallen. In Gedanken ließ ich mein ganzes Leben an mir vorüberziehen. Mein friedsames Glück, als ich noch bei den Meinen in Genf verweilte. Der Tod meines Bruders und meine Abreise nach Ingolstadt. Schaudernd erinnerte ich mich des wilden Dranges, der mich zu der Erschaffung des widerlichsten Todfeindes vorwärts trieb. Und ich rief mir die Nacht, in der er zum Leben kam, vor Augen. Ich ertrug es nicht, den Lauf der Ereignisse weiter zu verfolgen. Tausend Gefühle stürmten auf mich ein. Ich weinte bitterlich. Seitdem ich anfing, von dem Fieber zu genesen, hatte ich jede Nacht eine kleine Menge Laudanum genommen, denn nur dieses Rauschgift verschaffte mir die zum Weiterleben nötige Ruhe. Unter dem Druck der Erinnerung an all mein Missgeschick nahm ich jetzt eine doppelte Dosis und sank alsbald in einen tiefen Schlaf. Aber auch der Schlaf gewährte mir keine Erholung von meinem Leid und meinen Grübeleien. Ich wurde von tausend Dingen geschreckt. Gegen Morgen überkam mich eine Art Albdruck. Ich fühlte den Griff des Dämons um meinen Hals und versuchte vergebens, mich davon zu befreien. Geheul und Gestöhn klangen mir in den Ohren. Mein Vater, der bei mir wachte, weckte mich aus meinem Albdruck auf und deutete auf den Hafen von Holyhead, in den wir einfuhren.